Am 9. August 2012 haben sich Piraten in Bocholt im 333 am Crispiniusplatz 18 getroffen. Um mehr über die Piraten aus Bocholt zu erfahren, www.piratenpartei-bocholt.de oder über den Gesamtkreis Borken www.piratenpartei-kreisborken.de. So, Sigi, würdest du noch mal wiederholen, welche Probleme auf uns in der Kommunalpolitik zukommen? Ja, haben wir gestern auch zum Teil im Arbeitskreis Kommunalpolitik besprochen. Ich habe auf die Problematik aufmerksam gemacht, dass wir bei der Kommunalwahl, anders als bei der Landtagswahl und Bundestagswahl, eben ein anderes Wahlsystem im Prinzip haben, dadurch, dass wir dieses Erststimmensystem haben. Das heißt, wir müssen mit der Wahl des Direktkandidaten auch gleichzeitig, mit der gleichen Stimme, wird gleichzeitig die Prozente für die Verhältniswahl, sprich für die Reserveliste, ermittelt. Heißt im Umkehrschluss, wenn ich eine Stadt, Musterstadt mit 20 Direktwahlbezirke habe und ich habe ein Wählerpotenzial von rund 7% in dieser Stadt, wenn ich nicht alle Wahlbezirke besetze, kann ich das Wählerpotenzial der Piraten einfach nicht abschöpfen. Das heißt, wenn ich nur 10 besetze, würde ich statt 7% vielleicht nur 3% haben. Und das macht den Unterschied aus zwischen 1 oder 4, 2 oder 6 Ratsmitglieder. Deswegen ist der Thomas gewesen, auf die Idee gekommen, zu sagen, dass auch Freibeuter mit auf den Wahlzettel kommen sollen. Ja, also gewählt werden können. Dieser Antrag wird jetzt auch vom Arbeitskreis Kommunalpolitik ist ja gestern so auch beschlossen worden und ist auch so eingereicht worden, dass also... Der alte Antrag von Thomas Weinbrenner, so wie er nein, war. Nein, das ist ein neuer Antrag von Volker Neubart, der hat den wohl formuliert und wir haben dann gesagt, wir ziehen den Antrag an uns als AK Kommunalpolitik und wollen von, weil er ein anderes Gewicht hat, wollen vom AK Kommunalpolitik das als Antrag vorbringen, weil wir auf diese, ich sag mal, Freibeuter oder nicht parteigebundenen Leute im Prinzip gerade in den ländlichen Bereichen angewiesen sind. Und da gab es gestern auch die entsprechende Diskussion. Ich habe dann hinterher nur mit eingebracht, dass ich gesagt habe, wenn ich einen Freibeuter habe, der sich regelmäßig am Stammtisch beteiligt, der uns bei allem Möglichen unterstützt, dann finde ich, kann er genauso gut Direktkandidat sein, wie irgendjemand, der irgendwann mal so eine Parteizettel unterschrieben hat, von dem man aber nichts sieht. Und die Angst, die dahinter steckt, ist ja, dass dann nicht mal Parteimitglieder auf einmal in die Situation kommen, Parteimeinung machen zu können, weil sie jetzt in irgendeinem Stadtrat sitzen. Das ist ja die Angst, die wahrscheinlich dahinter steckt. Aber die ist doch unbegründet. Gerade wir Piraten haben doch bewusst keinen Partei- und keinen Fraktionszwang. Das heißt, wir können ja eigentlich unsere eigenen Mitglieder auch nicht steuern und kontrollieren. Wollen wir ja auch gar nicht. Warum wollen wir denn jetzt auf einmal dann nicht Parteimitglieder steuern? Das widerspricht sich einfach. Spricht ja wie ein 2009. Ja, auf jeden Fall, wenn man das an den größeren Städten sieht, wie zum Beispiel Bocholt, wenn ich dann höre, dass die 46 Wahlbezirke haben, dann müssen die halt 46 Leute finden, die sich bereit erklären mit ihrem Namen. Also mit ihrem Namen für die. Das sind immer so viele Männchen. Die müssen ja schließlich mit ihrem Namen dann auch für die Piraten auftreten. Da steht also auf dem Wahlzettel Tobias Stephan, Piratenpartei. Das heißt also, auch als Nichtparteimitglied kann man nicht sagen, ich habe damit nichts zu tun. Ja, die Angst, die da vielleicht schon mal mitspielt, sondern der muss sich schon offen nach außen auf den Wahlzetteln als zu den Piraten dazugehörig erklären. Also, wie viele Leute stehen denn dann da? Auf einem Wahlzettel? Ja. Im Moment sind es dann, glaube ich, weiß nicht, 10. Also die etablierten Parteien, Rad, 6 Stück, Piraten, dann gibt es ja noch Mama, Stadtpartei, UWG, wenn von Acker Kommunalpolitik das Ding durchkommt, und ich glaube, beim letzten Mal hat der Thomas Weinbrenner ja einen ähnlichen Antrag gestellt, einen Satzungsänderungsantrag, ich weiß nicht, ob ich daran erinnert. Der ging aber weiter. Der ging weiter, wo war der Unterschied da? Der wollte das auf Landesebene auch noch haben. Das heißt also, dass er wollte so, dass auf Landes, dass auch Direktkandidaten auf Landesebene nicht Parteimitglieder sind. Bin ich auch persönlich nicht für. Ich sehe auch die Notwendigkeit nicht ein. Aber ich sehe die konkrete Notwendigkeit eben in der kommunalen Ebene. Und da wäre es einfach schade, wenn man das Wählerpotenzial, was vorhanden ist, nur deshalb nicht abschöpfen kann, weil man keine Leute aufstellt. Wir würden aber von dem Freibeuter dann natürlich schon erwarten, wenn er jetzt den Stadtrat in Rede einzieht, wie viel Zeit gibst du für den Stadtrat dran pro Monat? Wie viele Stunden Arbeit? Also wenn man da aktiv mitmacht, ist man ja zumindest im Rat, mindestens in ein oder zwei Ausschüssen. Wenn man darüber hinaus nichts macht, also ich würde mal sagen 3 bis 4 Stunden pro Woche sind da locker drin. Dann hat man auch noch keine Funktion. Also wenn dann irgendeiner, wird ja dann auch notgedrungen, ja einen Fraktionsvorsitz oder sowas machen, wenn man mehr als 3 Personen ist. Wie geht es jetzt um die Freibeuter, die sagen, ich mach das zwar, aber ich bin jetzt auch nicht so engagiert. Ja, zeitlich aushalten. Ne? Ja, aber dann muss man, wenn die das dann sagen. Ne? Du bist ja über die Liste, wirst du ja ein Direktmandat, da denke ich, sehr wahrscheinlich in unserer ländlichen Region keiner holen. Über die Liste rufst du ja deine Leute für den Stadtrat. Du musst auf die Liste, musst du die Leute setzen, die wirklich bereit sind, Ratsarbeit zu leisten. Und als Piraten muss man jetzt, gerade bei uns in den ländlichen Bereichen, wir unterhalten uns immer über 3, 4, 5, 6. In den großen Städten sieht das vielleicht anders aus, wobei da natürlich über das prozentuale Verhältnis dann vielleicht sogar weniger bei rumkommen. Also in den kleineren Städten kann man sogar schneller mit mehr Leuten vertreten sein als in den größeren. Aber wir unterhalten uns tatsächlich dann über 2 bis 6 Leute und die müssen dann eben auch oben an der Liste stehen. Das sind die Leute, die sich auch bereit erklären. Wir sprechen jetzt gerade nicht über Bochum, ne? Also ich spreche aber über Bochum. Also ich gehe mal jetzt davon aus, wenn ich Bocholt, konkretes Beispiel Bocholt nehme. Ja, ich erkläre, pass auf. Ich denke mal, die brauchen, damit sie mit 2, 3 Leuten im Stadtrat vertreten sind, 5%. Unter der Voraussetzung, dass sie alle Wahlkreise besetzen, braucht man zwischen, je nachdem, zwischen 5% und 7%. So, dann sind die mit 2 bis 3 Leuten, wenn sie Glück haben, vertreten. Selbst bei einer Stadt wie Bocholt, weil die ja eben so viele Wähler haben. Deswegen sage ich ja, durch das prozentuale Verhältnis ist das in größeren Städten sogar schwieriger als in kleineren. Ja, in Rede, sage ich mal, sind 870 Stimmen irgendwann um die 7%. Und damit bin ich dann sofort mit 4, 5 Leuten teilweise sogar im Rat. Also auf jeden Fall, wenn die das hier in Bocholt machen, so hinkriegen, dann müssen die auf der Liste, sage ich mal, zumindest die ersten 6, 7, die müssen sich wirklich bereit erklären, auch Ratsarbeit leisten zu wollen. Die kriegt man zusammengetrommelt, denke ich, immer darüber hinaus. Ja, 5 ist auch schon. Wenn ihr in der Runde wäre bereit dazu. Ja, das können wir machen und alle am Morgen. Ja, wir schon mal 3 Leute. Ja. Wie ist das denn für mich so? Ich meine, wir gut, in Öding gibt es nur einen Gemeinderat. Ja. Ja, ich weiß nicht, wie man kann das meistens so. Oder gibt es in Borken auch nochmal einen Stadtrat? Ja, selbstverständlich. Ja, gibt es nur den Kreistag. Ja. Ja, kommt, das ist die zweite Klippe. Auch darüber habe ich gestern im AK Kommunalpolitik ein bisschen was erzählt. Ich sage Ihnen das, bitte vergesst die Kreistagswahl nicht. Also Kreistag ist mindestens genauso wichtig wie die Gemeindevertretung, weil das, was heute im Kreistag beschlossen wird, geht direkt runter bis auf kommunale Ebene. Also die Kreispolitik ist mindestens genauso wichtig wie die Gemeinderatsarbeit. Und wir haben allein in Rede zum Beispiel, sage ich mal, haben wir 2 Kreiswahlgebiete. Also ich muss auch für die Kreistagswahl in Rede mindestens zwei Direktkandidaten aufstellen. Und ihr habt da, glaube ich, 8 oder sowas. Das heißt aber, ich kenne einige. Für die Stadt Borken könnte ich aber nicht kandidieren. Das ist verständlich. Kann ich, du nicht? Nein, du kannst nur Öding. Nur Öding, weil es dann mein. Also man muss schon im Wahlbezirk wohnen. Also in Öding, in Borken, in Bocholt. Du könntest dich aufstellen lassen natürlich für den Kreis. Da haben wir schon gesagt, wollen wir mal nicht. Also Kreistagsarbeit soll man nicht unterschätzen. Ich war selber eine Legislaturperiode im Kreisschulausschuss. Meine damalige Frau war stellvertretende Fraktionsvorsitzende und ich kann wohl sagen, dass wir wöchentlich so ein bis zwei Wäschetruhen voll Papier zum Altpapiercontainer gebracht haben. Und wenn man nur ein bisschen davon lesen will, dann ist das keine Arbeit, die man in zwei, drei Stunden in der Woche macht. Fünf Wahlbezirke. Dreister Woche. Fünf, ja, kann sein. Nein, sag so. Und was? Ja, da muss ich doch mal, vorgestern haben wir darüber telefoniert. Ich meine, so Gemeinderat, das sind ja Leute, die machen halt wirklich absolut nebenbei. Aber Kreistag heißt ja wirklich, da muss ja fast noch ein bisschen was zu tun. Ne? Ja, es geht ja gar nicht mehr um, ich wollte gerade sagen, ja. Es geht ja gar nicht mehr um die Arbeit. Und kann ich ja nicht. Ich kann ja nicht sagen, oh, und man darf sich auch nicht Sitzungen ja. Vormittags. So. Ja. Man darf sich auch nichts Schönes vorstellen. Also, auf kommunaler Ebene, sage ich immer wieder, entweder ist man Kommunalpolitiker aus Leidenschaft, wenn da finanzielle Interessen eine Rolle spielen, lohnt sich Kommunalpolitik nicht. Wow. Selbst als auf Kreisebene lohnt sich das ja. Nicht. Also in Rehde gibt es zurzeit 189 Euro als Aufwandsentschädigung. Im Kreis liegen wir irgendwo bei, keine Ahnung, 300 paar gequetscht oder sowas. Ja, wie machen die Leute das, in der im Kreistag sind? Öffentliche Nachricht vergessen. Also das große Problem ist... Nein, ihr meint zeitlich nicht. Ach so. Nein, wenn ich einen Job habe, dann kann ich doch nicht sagen, oh, ich bin jetzt mal im Kreistag. Also Tobias, selbst wenn ich dann gegen meinen Berufsstand was sagen muss, aber nicht umsonst haben wir in ganz vielen Parlamenten ganz stark den öffentlichen Dienst vertreten. Das ist wahrscheinlich so. Freigestellt werden für die Zeit. Ja, bei mir ist das so, wenn ich kommunalpolitische Tätigkeit mache, in Rede ist das noch nicht schlimm. Aber wenn ich zum Beispiel Kreispolitik mache, die findet teilweise vormittags und nachmittags statt. Das heißt, ich muss dann zu meinem Arbeitgeber hingehen und sagen, ich mache jetzt hier Mandatstätigkeit und gehe dann rüber zum Kreistag. Das kann sich ein selbstständiger Unternehmer kaum leisten. Und das ist die Problematik, dass wir, also das ist eigentlich der Hintergrund, warum wir in vielen Parlamenten sehr viele Beamte sitzen haben. Ja, jetzt überlegen wir mal, also ich für mich habe schon entschieden, ich kann das nicht. Im Gemeinderat ist ja auch schon nicht ohne Arbeit. Ich habe ja mit, ich werde jetzt ja keine Namen nennen, wegen Aufzeichnung, mit meinem Kollegen, der gesprochen, der im Gemeinderat in Lüdig sitzt, der sagt, er macht es jetzt auch nicht mehr, weil er sagt, hey, der Aufwand ist ihm einfach zu viel. Aber das scheint ja noch zu machen zu sein nebenbei. Ja? Wenn ich aber einen Kreistag sehe, also ich denke, ich spreche ja nicht nur für mich, die Probleme haben ja sehr viele. Ne? Und gerade bei den Piraten ist es ja eben oft so, dass die meisten eben nicht gerade im öffentlichen Dienst beschäftigt sind, sondern da gibt es ja auch viele Freibeuter im Sinne von Selbstständigen. Können die alle vergessen. Wie soll man das besetzen? Ich weiß keine Chance. Also es ist sehr schwierig. Vor allen Dingen, ich könnte es machen, weil wenn man Spannmann mich immer so absprechen könnte, das Büro dauerhaft besetzt ist. Also ich hätte da kein Problem. Das Problem, was dazu kommt, wir sprechen jetzt über die normale Tätigkeit im Rat. Sobald man, was man ja zumindest hoffen würde, einen Fraktionsstatus erhält, sprich mindestens zwei Leute, man weiß nicht, was passiert, aber die Chancen sind für uns eigentlich nicht schlecht. Ne? Wenn man, wie gesagt, wenn wir unsere Leute aufgestellt kriegen, dann bin ich von überzeugt, weil das sieht man an der Landtagswahl, es ist ein Wahlpotenzial zwischen, keine Ahnung, 5 und 10% irgendwo dazwischen ist das vorhanden. Wichtig damit ist, hätte man auch die Fraktion automatisch die Fraktion schaffen. Richtig, und dann muss ich sagen, dann gibt es da auch sowas, das ist zwangsweise, ob die Piraten das wollen oder nicht, zwangsweise gibt es einen Fraktionsvorsitzenden. Der hat dann teilweise sogar repräsentative Aufgaben in der Kommune. Das heißt, man ist bei jeder Kirmeseröffnung und so weiter dabei. Also, wie gesagt, die Leute, die sagen, ich mische da richtig mit, die müssen einfach nur wissen, das kostet Zeit. Ja, dann frage ich mich, welche Leute das machen sollen. Und sag ich mal, ich kenne ja jemanden, der im öffentlichen Dienst arbeitet und bei der Piratenpartei ist. Ja, bei dem könnte ich mir das ganz gut vorstellen. Ne? Ja. Ich kenne wahrscheinlich auch welche, keine Ahnung. Ja. Aber den einen oder anderen. Ja. Nichtsdestotrotz, ja. Gerade aus diesem Grund, ist es unheimlich wichtig, dass wir auch diesen Antrag mitkriegen. Weil ich sag mal jetzt in Rede, ich habe wirklich gute Bekannte, die auf gut Deutsch gesagt die Schnauze voll haben von den etablierten Parteien. Da bewegt sich nichts, da tut sich nichts, da kommst du nicht dran, alles geheim und so weiter. Wenn du da so einen Stammtisch aufmachst, von den Piraten, da machen wir mit, wir unterstützen euch, wir wollen aber nicht sofort Mitglied werden, aber... Ihr müsst nur kandidieren. Das wären aber auch genau diese Leute, ja, okay, die sagen, du kannst mich heute schon auf die Liste draufschreiben. Die habe ich schon. Ich sag mal, wenn man so machen könnte, die Leute zu akquirieren, auch Hilfe befolgt, wäre, glaube ich, gar kein Thema. Ist das denn ein Bekanntenkreis? Entschuldigung, mal lassen wir jetzt mal über den nahestehenden Termin sprechen, 18. September. Der ist frei gewählt. Nein. Das ist frei gewählt. Location, ne? Bitte? Du hast da noch keine. Ja, die Location ist, ja, die ist auch Platz. Also. Ich habe, ich möchte natürlich auch so wie hier, eine ansprechende Lokalität haben, wo man wirklich jung und alt zusammenkommen lassen kann. Also ich habe da eben schon gesagt, ich habe zwei 20-Jährige dabei und ich habe einen 73-Jährigen dabei. Also von daher muss man, denke ich mal, auch eine Lokalität finden, die ja, wo alle hingehen können, die einfach ansprechend ist für alle Bereiche. Und da bin ich noch auf der Suche. Und da Harald mir erzählt hat, er wollte wahrscheinlich dann den Wanderstammtisch im September vielleicht mit da drauf packen, muss man da sowieso noch abstimmen. Wie gesagt, ich habe mir jetzt einfach nochmal Gedanken gemacht, wie man sowas bewerben kann. Und deswegen habe ich da mal so einen Flyer-Entwurf gemacht. Mal kurz überlegt, also ich sag mal, jetzt sind wir hier mit fünf Leuten, wäre das nicht sinnvoll, erstmal hier, sage ich mal, das auf diese Lokalität auszuweiten, bis du genug Leute hast, sage ich mal, um in Rehde weiterzumachen, oder würdest du von vornherein zu sagen, ich will einfach in Rehde durchstarten? Ich würde nicht, weil ich das unbedingt in Rehde machen will, wir brauchen in jeder Stadt, eigentlich in jeder Stadt einen Stammtisch. Eigentlich. Wie man sieht, es ist schwierig, sag ich mal, Leute ranzubekommen und. Ich sag mal, ich würde es einfach ausprobieren wollen. Also wir schauen uns ja hier um, wir sind drei Bocholter, du kommst aus Oedingen, du bist aus Rehde jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne? Also wenn ihr beide nicht da seid, sitzen wir zu dritt hier. Ne? Rede gehört das auch. Ja, aber hey, Rede ist also ja keine Woche warst du nämlich so still, dass ich mich riesig freue, dass hier drei Leute sitzen. Ja, also. Ich meine, zwischenzeitlich war ja nur Tim und Guido da. Ne? Wir müssen aber Folgendes machen, was wir jetzt ein bisschen sträflich vernachlässigt haben. Auch mal ein paar Infostände machen, alle zwei Monate. Einmal Infostand, genau. Wir müssen aber auch eben, also ich mache beim nächsten Stammtisch, sollte man eine Presseankündigung einfach machen. Mit Sicherheit. Also ich werde das Ding, wie gesagt, bewerben. Ich werde es auch mit dir natürlich abgesprochen, auch in der Presse sehen, dass ich einen Artikel dafür kriege. Ich hoffe, dass meine Connection immer noch so gut sind, dass das funktioniert. Ja. Bitte? Also, ja, no, du bist nochmal halt auch offiziell nach zumindest außen hin, ne? Der einzige Offizielle, den wir haben. Ja, ja, und dann mit dem Wort Kommissar stattfinden. Ja, ja, ja. Naja, aber es ist nun mal so. Und ich lege ja schon viele Allüren ab, die ich dann vielleicht noch mit mir rumtrage von den etablierten Parteien. Aber so gewisse Formvorschriften halte ich dann ein. Ich habe von Sigi ja schon echt eine ganze Menge gelernt und ich habe ihm dann gestern gesagt, so jetzt bringe ich dir noch was bei. Aber dann sitzt wahrscheinlich, also dann sitzt du drin, als Pirat kennt man das ja so gar nicht. Sigi hatte die Sorge, dass die Presse sowas sofort aufgreift, wenn das um die Mailingliste geht. Ja. Die Presse interessiert die Mailingliste, glaube ich, gar nicht. Also naja, aber wenn sie auch mitlesen, ja, und ich meine, da kann an sich kann jeder erstmal machen, was er möchte. Ob es dann umgesetzt wird, ist dann ein zweiter Punkt. Richtig. Unabhängig davon. Ich denke mal, spätestens wenn die Piraten in der Verantwortung sind, in Gemeinden, im Kreis und so weiter. Ja, aber trotzdem sagst du ja grundsätzlich, ich bin in der Piratenpartei, weil ich gerne meine Dinge frei offen stellen möchte und alle anderen sollen mit abstimmen. Das heißt, auch die Presse kann sich dann die sag ich mal, Entwürfe mit anschauen. Ist eben eine ganz andere Situation. Ja. Und selbst wenn man nicht möchte, dass das sofort an die große Glocke gehängt wird, dann hätte die Presse, muss ja auch immer erstmal alles filtern, was in die Mailingliste geht. Ne? Schließlich müssen wir selber erstmal alles filtern. Wieder bauen wir ja ein paar Streitereien bewusst ein, Presse ist irritiert. Also ich sag mal, bei uns auf Kreis Borken ist ja meistens noch. Aber NRW, ich krieg das ja auch mit. Ich auch ja. NRW und Aktive, kann man sich nicht antun. Ja. Da kannst du sich nicht antun, da geht nicht. Ja, deswegen gibt es jetzt ja demnächst die Flauschbohnen. Ich weiß, ihr habt schon davon gehört. Ja, ja. Also, wie gesagt, ich lese das bei uns von der AK Kommunalpolitik, dann hier. Ich weiß gar nicht, wie er da drauf gekommen ist, Klaus Hammer. da bin ich dann jetzt in diesem, wie heißt das dann? Ja, du bist irgendwie sowas. Keine Ahnung. Irgendwie bist du aber komisch reingerutscht. Ich habe nur gesagt, wenn ich dir irgendwann mal helfen kann, dann sag Bescheid. Also mehr eigentlich. Und schon warst du drin. Ja. Ist ja nicht schlimm. Das werden wir jetzt morgen machen. Ich hatte den Namen aber schon Montag aufgezeigt. Ich habe einen Podcast gemacht mit Forschungstorte und Spiff Pirat. Die sind im Arbeitskreis Kultur und Medien und die organisieren die Flauschkuh. Die Flauschkuh wird aber wohl doch eine richtig große Nummer. Das findet in Bielefeld statt. Das erkläre ich jetzt. Die Flauschkuh, also im Sinne von Flausch, hört sich ganz geckig an, hat aber einen sehr ernsten Hintergrund. Der Hintergrund ist, dass sie sich mit der Trollerei auseinandersetzen. Innerhalb der Piratenpartei wird der Begriff Troll ja benutzt. Der Spruch Don't Feed the Troll und manche sagen ja auch, irgendein hat auch drunter stehen, gemeiner Freizeit-Troll. Das klingt alles so ganz niedlich und ich glaube, der ist auch gar kein schlimmer Troll. Deswegen unterscheidet, finde ich ja sehr süß, Forschungstorte unterscheidet ja zwischen dem benignen und dem malignen Troll. Ja, und wir sprechen über den malignen Troll, der ja durchaus in der Lage ist, ganze Arbeitskreise absolut tot zu machen. Einfach nur durch seine Attacken. So wie so eine Spam-Mail oder sowas in der Richtung. Ja, nee, also ein Troll ist. Ein Troll ist jemand, der dann hingeht und einfach Ideen permanent attackiert und Diskussionen immer wieder von vorne neu aufrollt, dem es aber gar nicht um das Thema geht. Ja, ja klar, der will stören, der beleidigt, ja. Der fängt neue Diskussionen an, dann streitet man sich nicht mehr über die Diskussion, sondern darum, ob er das sagen darf und wie er es sagen darf. Okay. Kommen die Leute mit merkwürdigen Theorien, also bei der Bildungspolitik sind das dann die Homeschooler-Trolle, die dann sagen, wir wollen unsere Kinder zu Hause unterrichten. In der Wirtschaftspolitik sind das die Leute mit den Geldideen, dass man ja die Währung abschaffen sollte. Kannst du mir noch einen Deckel drauf schreiben, weil langsam verliere ich auch selber nachher den Überblick. Weißt du, verstehst du, was ich meine? Ja. Also ein Radler war großes und drei Apfelschorlen und eine kleine Cola. Da guck mal, haben sie aufgezeichnet. So dass diese Leute hier schon. Zweimal. Ich hab auch in Ordnung. Jetzt komme ich schon durcheinander. Diese Leute verursachen damit ja so viel Schaden, dass die Partei nicht weiterkommt. Und deswegen machen die sich die Gedanken dazu. Da gab es einen Spruch, hast du schon mal gehört, don't feed the troll. Ja, gut, okay. Wenn also einer rumtrollt auf der Mailingliste, nicht darauf reagieren. Mhm. So, und dann da habe ich mir jetzt den Sitzungspodcast angehört. Kann ich gleich mal wieder, wie der Titel war. Da haben sie sich, das hier von Jan Leutert, der hat sich damit auseinandergesetzt. Und er sagte ganz klar, da stimme ich irgendwo, du hast recht, der hat mit Don't Feed the Troll hilft nicht mehr. Weil ja gerade an einer gewissen Größenordnung kommt der Troll und kommt wieder mit seiner Geldidee oder mit jedem Scheiß, mit dem er die Mailinglisten-Diskussion wieder lahmlegt. Die Leute kommen ja neu. Und dann kommen auch neue Leser, wo irgendeiner wieder auf den Scheiß anspringt und alles rollt sich nach 2 Monaten wieder von vorne los. Und die Leute verlieren die Lust, so wie es auf der NRW-Mailingliste passiert. Ich lese sie nicht. Ja. Also, auch nicht mehr. Also das schaffst du auch nicht zeitechnisch. Also ich persönlich nicht. Aber jetzt alles wirklich... Zwei Drittel ist doch Rumkackerei. Ja, ja. Nee, so ein Blödsinn, ja. Wirklich Blödsinn. Ja, ja. So eine vernünftige Diskussion gibt es da nicht. Ja. Und da hatten wir ja auch bei uns in der Borken, da ist ja auch mal gehabt. Ne? Mitunter mit... Ne? Ja, ja, soll es mal vorgekommen sein. Ja. Ja, und die Flauschkuhn ist eben, beschäftigt sich eben mit dem Thema. Und die machen dann halt Schiedsrichter oder sowas in der Richtung? Nein, oder die machen ein angenehmes Wochenende, beschäftigen sich mit diesen Vorgängen und möchten einfach nur Aufmerksamkeit erregen, möchten, dass die Leute darüber nachdenken, wie man damit umgeht und wie wir uns künftig verändern. Gut, klar, Podcast ist ja so mein Ding, klar, deswegen höre ich aber selber sehr viel, gerade so morgens im Auto. Da merkt man auch einfach, dass innerhalb der Piratenpartei haben wir ja auch das Problem, sage ich mal, ich sehe das gar nicht so dramatisch, aber es gibt viele, die sehen es dramatisch. Die Altpiraten, Scheißbegriff, und neue Piraten, bla bla, sind, so ist es gesagt, überrollt worden von 2/3 Neuen und in der Regel ist meine Erfahrung, ob neu oder alt, die meisten sind in Ordnung. Ne? So, aber bei den Neupiraten sind natürlich auch immer wieder Leute dabei, die eben dann mit ihren ganz eigenen Ideen kommen und mit ganz merkwürdigen Ideen, die irgendwas ganz komisch durchsetzen wollen, was so Piratenpartei-Grundidee so gar nicht grenzt. Also wenn jemand fragt, das habe ich so erläutert, sagte das, hat dann jemand gefragt, wie, warum sind wir denn gegen Indeck? Wo steht das? Ja, wer sowas sagt, der ist in der Piratenpartei schon nicht richtig aufgehoben. Ne? Es muss nicht bei uns drinstehen, dass wir gegen Indeck sind. Wir sind gegen Überwachung. Und so sind die meisten Piraten 2009 dazugekommen. Und wenn jetzt jemand fragt, wo steht das, dass wir gegen Indeck sind? Dann fragt man sich, was macht derjenige in der Partei? Er hat sich zumindest noch nicht mit Programmen oder Wahlaussagen oder irgendwas beschäftigt. Das ist der Vorwurf. Aber es wäre für die kleine Truppe, die dann zu Schwierigkeiten führt, die wird natürlich diskutiert. Und das kommt jetzt manchmal so rüber, als wenn die zwei Drittel neuen Piraten das große Problem sind. Und das sehe ich nicht so. Aber was ich persönlich so sehe, du sagst jetzt zum Beispiel, irgendeiner hat irgendwas erzählt, was mit dem Wahlprogramm gar nicht übereinstimmt. Es gibt auch viele, die durch den Hype mit reingekommen sind, muss ich sagen, die einfach gar keine Ahnung haben, aber die möchten was verändern und dann halt so eine Aussage treffen. Dann muss man die halt dementsprechend ein bisschen so eine Aufklärungsarbeit betreiben und sagen, Kollege, das ist halt ein bisschen anders hier und wie ein bisschen, sag ich mal, runterholen und dann halt weiter mit denen zusammenarbeiten. Ja, meistens klappt es auch. Ne? Das ist ja dann auch in Ordnung, nur wenn jemand auf einmal auf die Idee kommt, nö, wir können jetzt nicht gegen Indeck sein, weil es in der Satzung drin steht, und fängt auf einmal an zu verteidigen, dass Indeck ja eine gute Sache ist. Dann ist das natürlich. Dann sagt natürlich Pirat, ob alt oder neu, sagt, ich bin eine Piratenpartei, weil die Piratenpartei gegen Überwachung ist. Ja, wie gesagt. Sigi, hau dich immer auf den Tisch mit der Hand, hör mal auf den Mikro. Nicht schlecht, so Aufzeichnung am Bild. Nein, du verstehst aber auch hinaus, was ich möchte. Ne? Nein, aber das ist ja der Unterschied. Man merkt das aber auch in der Qualität meistens, wie einer das von sich gibt. Wenn einer dann einfach nur mal was raushaut, ohne dass er sich vorher überhaupt einen Kopf gemacht hat, das ist schon ein Unterschied. Oder ob einer tatsächlich zu irgendeinem Punkt eine Stellung nimmt, wo er sich vielleicht nicht unbedingt schlau gemacht hat, wo man aber merkt, da steckt was hinter. Da steckt was hinter. Also, das, was Tobias da gerade anspricht, sind ja abgesehen von der Wortwahl, die da manchmal von irgendwelchen Leuten gebraucht wird, die deklassieren sich ja dann schon durch ihre Wortwahl. Aber Leute, die einfach nur mit obstrusen Ideen möglichst viele Leute beschäftigen wollen, das ist ja genau die Arbeit dann auch in den entsprechenden Arbeitskreisen teilweise behindern. Ne? Andersrum muss ich sagen, persönlich in Bocholt und Borken haben wir dieses Problem bis jetzt noch nicht gehabt, muss ich sagen. Ich habe das auch persönlich jetzt so. Also ich habe es noch nie irgendwie, ich bin jetzt auch nicht ewig lange dabei, ne? Muss man dazu sagen, jetzt 9 Monate um den Dreh und ich finde das auch, ich hab immer gesagt, dieses Altenrück-Piraten-Thema habe ich nie so empfunden und ich habe da auch nie viel Lust gehabt, da lange drüber zu diskutieren. Mich interessiert das nur bei Wahlen. Wenn jemand seit 3 Monaten in der Partei ist, dann finde ich nicht, dass er gleich im Vorstand gewählt werden muss. Denn und die Trennung zwischen Alten und Neupiraten ist eh deshalb affig, weil alt wird man von alleine. Ja, da muss ja keiner was für tun, dass er noch einmal 1 Jahr oder 2 Jahre dabei ist, wenn er nicht gerade die Mitgliedschaft auflöst. Aber dieses alte Neupiraten beschäftigt die Leute schon echt ungemein. Es ist immer wieder ein Thema und auch im dicken Engel wird das immer wieder diskutiert. Muss man ein bisschen mal so drehen. Ich bin der Einzige, den man hört. Der Baujuk hört nämlich zu, wir haben einen Lautsprecher aus, deswegen können wir ihn wahrscheinlich nicht hören. Wir haben uns viel das bei mir. Nein, aber das ist schon, also ich weiß, dass es die Diskussion gibt und gut, irgendwann erledigt sich das Thema von selbst, weil dann sind die Neupiraten mittlerweile auch alt. Das sehe ich nicht das Problem. Ich sehe das genauso wie du. Also ich kann mir nicht vorstellen, einer 3 Monate in der Partei ist und sich dann für einen Landes- oder einen Bundesvorstand aufstellen lässt. Grundsätzlich kann ich mir das nicht vorstellen. Aber ich kenne auch Leute, die einfach so eine Kompetenz rüberbringen können, dass man sagt, das ist mir ziemlich egal, ob der 3, 6 oder 9 Monate dabei ist. Das ist ein Mann, den wir den für die, oder eine Frau. Da haben wir genau den Job für. 6 Monate der Partei und sitzt im Landtag. Also ich wollte gerade sagen, also von daher, wenn die Leute gut sind, würde ich es auf jeden Fall nicht daran festmachen, wie lange sie dabei sind. Hauptsache, die betreten die Ziele. Mir geht es einfach nur darum, dass ich das sichere Gefühl haben möchte, wenn einer in Landtag gewählt wird, dass er auch dabei bleibt und nicht nach 3 Monaten dann nicht mehr da ist. Ja. Und in der Vergangenheit, im alten Vorstand, hat es den Fall ja drüber gegeben, dass dann Leute einfach nicht mehr da waren. Vielleicht 2. Es kann immer passieren, dass irgendwie, sage ich mal, privat irgendwas schief läuft oder halt dementsprechend, dass man halt irgendwann mal, ich sage ja, das ist alles noch freiwillig, sage ich. Aber dann frage ich mich, wenn das so ist, wenn ich privat in eine Situation gerate, dann kann ich auch als Vorstandsmitglied, ich weiß nicht, wie das Ersatzung geregelt ist, aber ich kann sicherlich sagen, so Leute, ich kann das nicht leisten, man muss sagt sich, zu. Genau, da muss man so wie Tim machen, wenn der Rundmehl sich von allen mehr oder weniger dann halt verabschieden und dazu zurückziehen. Ja. Zum Beispiel auch Bauer Jupp hat ja auch mal gesagt, er möchte jetzt gerne beruflich besser durchstarten und mehr. Auch, warum auch immer. Und dementsprechend hat er auch allen das so kundgetan. Das hat jeder dann auch akzeptiert, wie es auch halt so war. Und die Sache ist dann durch. Ja, muss man auch akzeptieren. Aber, ja, eben. Anders geht das gar nicht. Wenn Tobi irgendwie feststellt, meine Tätigkeit bei den Piraten bringt meine Firma in den Ruin. Ja. Dann weiß ich, was für ihn das Wichtigere sein muss. Sein sollte, ja. Ganz normale Geschichte. Klar. Und, aber das Thema, das bringt mich noch auf dieses Thema von eben, wo wir jetzt davon sprechen, dass manche dann zurückziehen und so weiter und so fort. Er hat ja eben ja schon mal gesagt, diese Listen, ne, wenn man die auch entsprechend aufsetzt, dann darf man das nicht nur temporär sehen, auf einen bestimmten Zeitpunkt. Also, wie gesagt, ich habe schon mal ein bisschen länger in anderen Parteien rumgewirbelt. Ich kann aber sagen. Kann er noch eine von der Welt wissen? Nee, nee. Auf jeden Fall, selbst bei gut organisierten, etablierten Parteien sind die Listen zum Ende der Wahlperiode äußerst dürftig. Äußerst dürftig. Weil da geht es dann los mit Wegzug. Leute gehen. Wenn sie früh angefangen sind, dann auf einmal zum Studieren. Leider werden Leute krank oder sterben und so weiter. Also Arbeitsplatzwechsel und. Alle die Sachen, die nun mal im Leben passieren. Und das Erste, was die Leute sein lassen dann, ist oft die Politik. Und deswegen müssen diese Reservelisten schon gut unterfüttert sein. Nicht bis weiß der Teufel was. Aber dass man, sag ich mal, einen tatsächlichen Ratsmandat zumindest immer mindestens noch einmal unterfüttert hat. Also das muss man schon hinkriegen. Deswegen haben wir gestern auch im AK Kommunalpolitik festgestellt, hatten wir heute auch schon mal angesprochen, der Orgaaufwand für eine Kommunalwahl ist um ein Vielfaches höher als bei der Landtagswahl oder bei der Bundestagswahl. Ne? Warum ist der Orgaaufwand höher? Weil du einfach viel mehr Strukturen hast, die du da im Griff kriegen musst. Du musst ja Aufstellungsversammlungen machen. Bei uns jetzt hier in Redebocholt wird das noch nicht ganz so schlimm sein. Aber stell dir mal eine Geschichte in Köln vor, die, ich weiß gar nicht, wie viele Bezirke haben. Und die müssen ja dann für ihre einzelnen Bezirke, also ja kreisfreie Städte, dann kommt ja noch was dazu, müssen die ja eigene Aufstellungsversammlungen und so weiter machen. Also gestern sprach einer an, dass sie im März, April 2013 aber spätestens Gas geben müssten, damit sie damit auch noch dann irgendwann fertig sind. Also ist ein relativ großer Aufwand. Ne? Bei den Landtagskandidaten, was haben wir jetzt? Wir haben wir jetzt hier gehabt? Wie viele Kandidaten hatten wir hier in der Gegend jetzt? Drei? Was, direkt Kandidaten? Ja, drei meine ich doch. Ne? Gut, da hast du drei Leute. Die werden einmal in einer Veranstaltung gewählt. Fertig. Ah, okay. Ja? So, hier müssen wir eine Aufstellung. Ich dachte jetzt, während des Wahlkampfs wäre mehr Aufwand hier können. Ja gut, du musst in jeder Stadt eigentlich dann auch schon präsent sein, sag ich mal. Ne? Du machst ja eine Aufstellungsversammlung für Bocholt, für Rehde, für Oeding, für Borken. Ja? Allein das sind ja schon da. Das war eine gemacht. Ja? Also ist schon ein verdammt großer Orga-Aufwand. Und ja, sag mal dann die 4 Wochen bis zur Wahl, da wird man sich sicherlich auch noch, nicht nur wir hier im Kreis Borken, sondern auch in anderen Kreisen, Gedanken machen müssen, wie man diese 4 Wochen, sag ich mal, vor der Wahl, so diese Hauptkampfzeit, wie ich mal sage, wie man die denn wohl füllt, dass man dann auch in den Orten jeweils präsent zeigt. So wie wir mit der Orange Pearl da rumgefahren sind. Okay, da bin ich in jeder Stadt vielleicht ne, eine Viertelstunde, eine halbe Stunde präsent, aber Kommunalwahlkampf, ja, musst du dauerhaft präsent sein. Da musst du dauerhaft, da musst du also von morgens 8 bis 12 oder 8 bis 4 musst du mit dem Team unterwegs sein. Also es ist sicherlich ein anderer Aufwand als bei der Landtagswahl. Obwohl ich bin davon überzeugt, die Piraten kriegen das geregelt. Also wenn ich sehe, wie viele Leuten die einen Landtagswahlkampf gemacht haben, so Bocholt mit 4 Leuten haben wir das gemacht. Das war schon ganz gut geregelt. Ja, das war ja auch in Ordnung. Also ich kann nur sagen, das finde ich das Tolle an den Piraten, dass wirklich die Arbeit auf, so wie ich es bisher kennengelernt habe, auf ganz viele verteilt wird. Und wenn man irgendwie Probleme hat, schreibt man auf eine Liste und irgendeiner meldet sich schon, der davon Ahnung hat. Und damit sind wir den anderen Parteien um Kilometer voraus. Also das, was die Piraten, wenn ich das richtig verstehe, so als Schwarmintelligenz bezeichnen, das ist ein Wahnsinnsvorteil. Muss ich aber alle mal lustig drüber machen. Das ist immer das Witzige. Die Etablierte machen sich ja über diesen Begriff Schwarmintelligenz. Den hatte ja der Sebastian Nerz 2011 zum ersten Mal bei einer Pressekonferenz gerade die Frage nochmal benutzt. Und da ist er, da wird ja immer wieder drüber geflaxt, die Piraten, ihre Schwarmintelligenz. Ist aber der Riesenvorteil der Piraten. Ja, das sind ja noch keine. Ich habe mir die Hard aber Fair-Diskussion angehört, die letzte, ich weiß jetzt den Titel nicht, geht aber um Politik und es geht um die harten Bandagen der Politik und die Frage, würden Sie Ihren Kindern raten, Politiker zu werden? Norbert Blüm ist dabei und hier die Andrea Fischer, die alte, Gesundheitsministerin, ja, genau. Wie sie geschasst worden ist und wie der Umgang in der Politik läuft. Und war aber natürlich kein Pirat dabei, was ich ja nicht. Laurenz, Meyer, Merz, können so weitermachen. Ja. Also da ist der Umgang schon wirklich, wirklich, wirklich übel. Und noch bin ich ja froh. Obwohl in der freien Marktwirtschaft ist ja da zum Großteil auch nicht anders. Das ist abhängig von welcher Branche wir reden. Ne? Also er ist in der Baubranche, ich bin in einer anderen Branche. Und geht das schon rund. Also das ist. Der Ton ist da auch etwas anders. Wurde ja auch gesagt, der freie Wirtschaft ist auch nicht anders. Absolute Ellbogenmentalität, definitiv. Ja. Es gibt aber immerhin, das muss ich ganz deutlich sagen, ich bin ja nicht einfach so, sage ich ja ganz offen, nicht einfach so zu den Piraten gekommen. Es haben mir wirklich manche Sachen richtig gut gefallen. So, es gibt zum Beispiel so einen Punkt, habe ich vor kurzem noch morgens auf dem Kaffeetisch mit Kinder und Frau gesprochen. Ich sage, so, gestern Abend saß ich im Mambo, da waren zwei Landtagsabgeordnete dabei, da waren alle möglichen aus dem Vorstand, alle möglichen Leute dabei und mit denen konnte man sich austauschen und man hatte nicht den Eindruck, da ist einer, das ist der Prinz und der andere, das ist der Neger oder so, sondern da ist man wirklich gleicher untergleichen. Das hat mir zum Beispiel unheimlich gut gefallen und dann habe ich so ein Beispiel aufgemacht, er möge mir verzeihen, wenn er das hört, es sollte doch mal einer versuchen, oder er sollte es mal machen, ein Landtagsabgeordneter aus Rehde, Henrik Wüst, der sollte mal auf irgendeiner Mailingliste reinschreiben, ich muss mich mit der Frage des Fracking beschäftigen, wer hat denn da wohl Ahnung von? Kann mir da einer helfen? Er muss das ja alles wissen. Also wenn er das macht, kann er direkt zurücktreten. Nur mal um das ganz deutlich zu sagen. Ist jetzt vielleicht ein bisschen überzogen, aber... Ja. Es gibt es nicht. Versuch doch mal hier mit deinem Landtagsabgeordneten, versuch doch mal ein Gespräch zu führen. Der macht offiziell Bürgerstunden. Klar, ja, gibt es. Da muss man einfach deutlich so sagen. Der ist dann auch meistens präsent, aber da ist nichts los. Gar nichts los. Aber das, was wir auf. Warum kommt denn da eigentlich kein Bürger hin? Kann ich dir nicht sagen. Also ich weiß selber, wir haben auch im Wahlkampf, Kommunalwahlkampf, Bürgermeisterwahlkampf, haben auch von der CDU damals Bürgersprechstunden in Cafés mit freier Bewirtung angeboten. Mobilitätsprobleme so. Und das sind. Aber ich sag mal, als Bürger selber, ich höre von so etwas kaum. Also es wird nicht so beworben wie zum Beispiel so ein Stammtisch. Ja. Ist einfach so. Ja, und ist vielleicht auch ein anderes Klientel, glaube ich. Ich glaube schon, dass Leute, die sich mit Piraten gut, also wahlkampfmäßig mit Piraten gut auseinandersetzen, wesentlich offener sind als zum Beispiel, ich sag mal ganz böse, eingefleischte, konservative CDU-Wähler. Ich glaube schon, dass ein anderes Klientel ist. Also ich glaube, um Politik der Piraten mittragen zu können, muss man schon relativ offen sein für die Gesellschaft, muss sicherlich auch manches links und rechts einfließen lassen und da tun sich, glaube ich, etablierte Parteien doch ein bisschen schwerer und das zeichnet dann aber auch, glaube ich, dieses Wählerpotenzial aus und von daher ist es schon schwierig. Ja, was mich so ein bisschen wundert, es gibt so ein Bild, wie ein Pirat aussieht, dementsprechend auch nicht. Und jetzt, ja, da muss ich auch noch dran arbeiten. Ja. Nicht an dir, sondern an dem Bild der Piraten. Und wenn ich mir vorstelle, du hast so viele Jahre dann in einer etablierten Partei gearbeitet. Also von der CDU zu den Piraten zu wechseln, ist ja auch sicherlich für viele Leute von außen nachher ein Imageverlust. Bin ich fest von überzeugt, dass manche so denken. Mit Sicherheit. War dir egal? Ja, natürlich war mir das egal. Nö, das ist nicht natürlich. Doch. Also du darfst dafür, dass es dir egal ist. Aber also das ist mir tatsächlich. Da sagen doch bestimmt einige, hör mal, der Sigi, der hat es jetzt bei den Menschen. Also es gibt mit Sicherheit welche, die sagen, jetzt kriegt das ganz den Kopf, jetzt ist er bei den Piraten. Die gibt es. Das sagt bei mir mein Vater soweit. Nur, andersrum muss ich sagen, durch diesen Artikel, der vor kurzem in der Zeitung war, erster Pirater im Reederrat, so viel positive Resonanzen, die ich tatsächlich sogar in Schriftform da gekriegt habe, die hätte ich überhaupt nicht erwartet. Also da kommen so Sachen wie Hut ab, dass man mit 50 Jahren so offen ist und sich dann auch noch den Ideen der Piraten dann öffnen kann und so weiter. Also kam richtig gute Meldung. Schade, aber die anderen. Kannst du den Link mal schicken? Wo die Kommentare sind? www.bbv-net. Dann gehst du einfach auf lokale Rede. Guck mal. Dann siehst du. Das ist ja schön, wir haben mal ein Netz. Ist das nicht Wahnsinn? Dann siehst du den Artikel. Nicht gut ausgesucht von ihm. Dann siehst du den Artikel und unten drunter siehst du die. Siehst du die Kommentare. Gemeinschaft mit Überlegung. Nee, das war deine Idee. Aber die Bösen Böse stimmen. Letzte Mal haben wir es getestet. Ja, also. Und wo er gesagt hat, wir haben hier noch ein gutes WLAN, dann haben wir gesagt, stopp. Ja. Also ja, wir haben auch schon drüber gesprochen. Ich finde das ja mal zweifelhaft, wenn jemand eine Partei wechselt, sein Mandat mitnimmt, weil ich, oder ich denke, dass eben viele so gewählt worden ist, jemand ja für die Partei. Ja, genau. Und in Sigis Fall ist es ja so, wenn jemand dann zwei Jahre aus der Partei ausgetreten ist und dann sagt, ich trete mal den Piraten ein, und ist halt was ganz anderes zum einen. Und zum Zweiten, hätten jede andere Partei in unserer Situation als Piraten hätte das ausgeschlachtet. Pressemitteilung. Wir haben jetzt einen im Stadtrat. Also ist keiner auf die Idee gekommen, irgendwie also sowas mein zu Artikel ist ja nur reingekommen, weil die Presse auf mich zugekommen ist. Ja, ja. Ich war eigentlich nur die Alternative, schreibe ich einen Artikel oder schreiben die einen Artikel? Ja, ja, klar. Weil anders stand da nicht zur Debatte. Und da ich auch die Presse hier vor Ort kenne, habe ich gesagt, dann werde ich zumindest schon mal was zu Papier bringen. Da kann man als wenigstens noch ein bisschen steuern. Da kann man dann vielleicht seine Sichtweise der Dinge besser darstellen, als wenn die Reporterin oder der Reporter sagt, na gut, dann lasse ich mir mal was einfallen, was ich denn so sehe. Also von daher, und insbesondere, weil es natürlich auch dann ganz konkrete Gründe gab, und die habe ich auch benannt und von daher war die Resonanz, es gab natürlich wie immer. Ja. Es geht immer pro und contra, das ist ganz normal. Aber durchweg muss ich sagen, habe ich sehr positive Artikel gekriegt. Und dann war die Woche danach nochmal, positive Rückmeldung, da war die Woche darauf, habe ich nochmal einen Artikel geschrieben zum wo ich gesagt habe, lass uns mal endlich wieder miteinander streiten und mach nicht alles hinter geschlossenen Türen und in nicht öffentlichen Arbeitskreisen und so weiter. Und also da war die Reaktion noch besser. Mhm. Da haben mich also ganz viele Bekannte und angerufen und auch fremde Leute angerufen und gesagt haben, wenn ich sag mal einer so was. Machen Sie mal, das was Sie sagen, ist richtig. Ja, genau. Machen Sie das mal öffentlich. Wenn es darauf ankommt, wir unterstützen. Also da war schon eine gute Reaktion, muss ich schon sagen. Ich streite mit meinem Vater. Ich bin jetzt seit 52 Jahren bei der SPD. Ja, auch 10 Jahre lang. Stefan, hast du noch einen Stift und einen Zettel bitte von mir? Ja, sicher, klar. Sonst soll ich mal einen Notschein haben? Ja, eins drin genug. Also, weißt du mal? Ja. Ich meine, für nächste Woche eine Laufzeit. Hast du gefunden? Also, ich hoffe, du erträgst das, wenn ich es mal laut vortrage. Ja, nicht, dass du mir jetzt über die Decke wechselst. Du kannst dir das Negative nehmen. Ja, dann du erst das Negative. Ja, ich habe es einfach oben angefangen. Mir ist Herr Kerkhoff aus meiner früheren politischen Tätigkeit als sehr authentischer Mensch erinnerlich, der auch ein offenes Wort nicht scheut, auch wenn es ihm persönlich zum Nachteil gereicht. Auch wenn wir nicht immer einer Meinung waren politisch, schätze ich die Energie, mit der er sich für Werte einsetzt, von denen er überzeugt ist. Richtungslos habe ich ihn nie empfunden, sondern zielorientiert. Das ist ja wie ein Bewerbungszeugnis fast. Hat sich immer bemüht. Ja, genau. Steht nur im Rahmen seiner Möglichkeiten. Ziele und Methoden ändern sich im Laufe eines Lebens, wenn Lebensumstände sich ändern oder der Mensch. Auch die Piratenpartei ist ja auf, auf das solide Fundament unserer FDGO aufgebaut. Das war ja demokratische Meinung. Ja, das ist gut. Ja, also waren ganz nette Kommentare, kann man nicht anders sagen. Ist bei uns Smartphone? Ich habe kein Smartphone. Okay. Ich wollte mir jetzt eins zulegen. Ich weiß gar nicht, wer ist das hier eigentlich? Genau, da wollte ich nämlich auch. Ich habe mit Samsung Galaxy S, ein iPhone. Ne? Ja, ein Kommentar fand ich zum Beispiel auch ganz schön. Da sagte die nämlich auch, Außenbild der Partei. Ich hatte mir bisher immer nur, das steht da auch ganz in so einem Ding, ich hatte mir Piraten immer nur 20-jährig in Großstädten vorgestellt. Herr Kerkhoff überzeugt mich davon, dass das auch mit 50 noch möglich ist. Also das finde ich ganz eine WhatsApp-Gruppe. Hast du gelesen? Wenn wir was haben, dann schreiben wir uns da untereinander. Das sind die paar. Das muss ich mal gucken. Ja, aber der war da aber auch bei. So eine Frau war das. Scheiße. Nix da, falls du dafür nichts. Ja, gut. Das ist ja gar kein Problem. Ich komme auf jeden Fall. Ich weiß nicht mal. Dann schreiben wir uns weiter. Ich habe neue Visitenkarte. Mich auch. Habe ich mich da wirklich so geirrt? Mich auch. Ich habe ja, der hätte mir unterstellt, ich wäre schon in der SPD gewesen. Und. Wie gesagt, die Privatnummer nur im Notfall. Achso, schön zu wissen, dass es Menschen gibt, die sich nicht entmutigen lassen, die interne Partei gekackt. Das haben wir bei den Piraten auch. Das zeigt mir, dass es auch mit über 50 möglich ist, unvoreingenommen an Ideen und Menschen ranzugehen. Bisher hatte ich von der Piratenpartei eher den Eindruck, die sei etwas für junge Großstädter. Herr Kerkhoff hat erlebt, dass meine Vorurteile falsch waren. Viel Glück. Der Piratenhund ist wirklich zum Knudeln. Ja, wenn der Tierschutzverein das sieht, dass der Hund ist für politische Zwecke missbraucht. Hat sie extra drüber geschrieben, dass das eine Montage ist. Hast du das Bild gesehen? Ja, du musst ja einen Aufhänger haben. Ja, das habe ich gesehen, klar. Ich schreibe zwar selten in die Mailingliste, aber ich lies was alles. Ja, ich fühle mich auch sehr überrascht von dir. Ja, ich habe heute auch noch so, mit dem muss ich auch mal Kontakt aufnehmen. Ein netter Mensch, Guido Herzog aus Rede, Mitglied der Piratenpartei, hat mir heute geschrieben. Der ist aber wohl noch nicht so aktiv. Ja, das habe ich mitgekriegt, ja. Ist aber zum Beispiel, hat er mir auch gesagt, ist Schulpflegschaftsvorsitzender von der Schule in Rede, also auch gemeinnützig tätig und so weiter, hat mir auch seine Unterstützung bei vielen Sachen zugesagt. Er hätte nicht so viel Zeit wegen Familie und Beruf und so weiter, aber wenn ich was hätte, könnte ich jederzeit auf ihn zukommen und so weiter. Deswegen muss ich auch mal unbedingt mal mit ihm Kontakt aufnehmen, aber ich habe ihm schon den 9.9. dringend ans Herz gelegt. Was denn? Ach, nein, ich kann die nicht ganz lesen. Bringt man, doch. Ja. Mann. Also, machen wir mal nächste Woche einen Wahlanschlag. Auch wegen Infostadt. Von heute habe ich sowieso noch gesehen, dass ich aus dem Klatsch habe. September sitze ich voll, also ich habe September noch mehr. Bad Meer, ja. Ja. Ja. Ich bin nicht durch, welche Weg ist auch immer. So, ja. Aber das sind 4 Stunden, das geht aber nicht. Ja, dann 8. und 9. Da ist ja die Flauschspur, deswegen ist ja Harald. Werbematerial haben wir noch genommen. Ich würde eigentlich auch ganz gerne hinfahren. Werbematerial hast du noch? Also ich bin jetzt von übernächste Woche Sonntag bis zum 9.9. Wie war da noch? Wir wollen nochmal so eine Kurve. Ja gut, jetzt für den Kommunalwahl war das nicht. Ne? Programm auch jetzt schon. Aber ich bin auf jeden Fall immer erreichbar, da ist. Ah, habt ihr ja schon Fehler, alles Mögliche. Ja, im Oktober wollte ich mal informieren. Das ist ja total egal, ob wir reden können. Also, deswegen. Ich war nämlich letztes Mal beim Ordnungsamt, ich habe aber keinen Termin bekommen, so direkt. Weil nur am 9. muss ich ja dann. Aber wenn ihr da schon was fahren geplant habt. Also, ja. Wir mich nächste Woche irgendwo. Am besten irgendwie, was weiß ich, Samstags oder was, ne? Ja, Samstags morgens oder so, wenn wir da was machen. Na, Wie ist das denn überhaupt? Ich habe das gesehen, Harald sagte ja, wir müssen bis dahin Satzung, Geschäftsordnung haben und so weiter. Kann man die ohne weiteres Kupfer irgendwo? Ja, aber das ist ja wahnsinnig, wenn man es dann selber kriegt. Aber ich habe noch eine Wahnsinnsaufgabe. Also ich glaube, dass Harald immer den Tipp alles überlassen hat, weil er hat ja auch eine Sorgen. Ich habe schon mal Harald ist auch die richtige Adresse. Ich habe noch eine Sorgen. Ja, und die andere Geschichte, weiß ich, muss man den nochmal vorbereiten, weil wir hatten gesagt, wir wollen uns darüber unterhalten, welche Aufgaben dann entweder Büropiraten oder Kreisvorstand haben. Ja, ich denke mal, also Harald hat einen Punkt recht, also an dem Kreisverband, also das trotz meines absolut großen Kreisverband sehe ich das im Moment bei der Personaldecke tatsächlich so, dass wir das mit dem Kreisverband tatsächlich auf die, wenn man das machen wollen, auf die nachfolgende Kreismitgliederversammlung verschieben sollen. Ja, nur meine persönliche Meinung, wir werden ja am 9.9. darüber abstimmen, ob es ein KV gibt oder nicht. Weil wir dann überlegen, welche Büropiraten brauchen wir. Wir brauchen einen Pressepiraten. Dann brauchen wir so einen Verwaltungsbüropiraten, der eben mit den Mitgliedersachen kümmert. Und natürlich auch. Also sowas wie Geschäftsführer, sowas, der sich um solche Sachen kümmert. Also der sich um die Aufgaben einer Geschäftsführung, sowas, das ist ja deswegen, Verwaltung. Ich würde dann Verwaltung nennen. Ne? Dann ich würde aber gerne schon tatsächlich drei Büropiraten benennen, auf jeden Fall. Auch einfach, damit auch ganz klar ist, dass da drei Leute sind, die dann arbeiten. Ne? Wir haben im Vorfeld schon besprochen, so wie letzte Woche. Ich habe es auch bekundet und auch geschrieben, dass man gerade ihr, Harald, du, da nicht für alles zuständig sein könnt. Aber wenn Harald da nicht dann mal eben gesagt hätte, halt stopp, Kinder, ist unser Termin, 9.9., der kommt uns langsam, der geht uns in die Hose, weil wir müssen Ladungsfristen einhalten und so weiter. Für sowas muss man einen Büropiraten haben. Der hat sowas, ne, Outlook wieder, Serienlied schreibt und so. Ja. Und 10. Heute haben wir den 10? Nee, morgen haben wir den 10. Heute ist der 9. Morgen ist der 10. Ich grad, hat jemand eine Einladung bekommen? Ich habe noch keine Meinung. Ja. Weder per Mail noch per Post. Nur, wie gesagt. Warte mal. Da muss. Hat das schon wieder gefrisst, das Band, wa? Wie ich gerade danach. Bis zum 9. September. Guck mal in deinen Kalender, 4 Wochen. Morgen geht das so drum. Bis Montag muss hier raus. Glaube ich. August oder 31 Tage. Kalender 9.9. ist das dann, ne? Mhm. 9.9. müsste noch passen, ja. Bis Sonntag. Ist 1, klar. 2, 3. Also bis Sonntag muss die Einladung angekommen sein. Noch schick eine per Rundmail erstmal. Jetzt hört Bauer Jupp gerade nicht zu. Ich hatte ihn übrigens angeschrieben schon mal und gebeten, mir von dem Twitter-Account meine Zugangsdaten zu geben. Hat die sonst? Habe ich gelesen. Ne? Der hatte Tim oder so? Tim? Aber kriege ich noch raus. Tim hatte die und der hatte in der Wandelsitzung. Bauer antwortet mir auch nicht auf meine E-Mails. Vielleicht kannst du. Der hatte nämlich in der Sitzung machen. Darüber gesprochen, ja. Wo wir nur so relativ wenig waren. Und da sagte er, ob er die noch irgendeinem geben müsste, diese Zugangsdaten. Und daraufhin hat Bauer Jupp gesagt, braucht er nicht, weil er hätte die ja. Und ich bin mal mit dran. Ich schreibe gleich dem an. Infostand, wie kommen wir da ran? Ich habe zwar noch die ganzen Plakate und Flyer und so, habe ich noch genug. Bauer Jupp hat den Infostand. Müssen wir einfach die Nummer von dem. Er hat gesagt, die könnte man von jederzeit Bauer von dem Training, auch wenn er nicht da wäre und so weiter. Das hat er irgendwie. Da gehe ich davon aus. Ich weiß halt nur nicht, warum man mir die Zugangsdaten. Er hat ja auch schon mal gesagt, er wäre die Meinung, das sollten nicht so viele haben. Ich hoffe, meine ja, hast du die. Aber das dann damals egal. Hast du die Nummer von Bauer? Ja, ich werde sie dir jetzt auch nicht geben. Achso, ich habe die von Christian Reveling, habe ich den. Dann würde ich dich bitten, schreib bei euch eine E-Mail. Ja, mach schon. Okay. Hast du die Telefonnummer von Tim? Ja. Kannst du mal ihn vielleicht anrufen? Tim, genau. Ja, jetzt ist es ziemlich spät, ich würde den gerne. Er fragte nämlich danach, ob die einer haben will. Ja, aber würde ich jetzt nicht immer. Ja, da hast du recht, also ich kann ja auch bei ihm anmelden. Na, kannst du auch machen, mir ist das egal, ich kann ja auch parallel. Ja, mach mal, nur nichts. Ich mach mal. Zugangsdaten. Tim. Ich kümmere mich nächste Woche erstmal um einen Termin und dann können wir mit dem Pavillon immer noch gucken. Wenn der Werbe macht, ja, dann soll ich noch irgendwo eine Halle stehen. Vollzeuge, Kugelschreiber. Ein Sticker. Ich finde mich schade, dass wir das eigentlich.